Abschnitt 22 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Slawisches Motiv. Musiki, Musiki, ihr spielt ein traurig Lied, habt mich im Schlaf gestört, ich bin so müd, habe nicht ausgeträumt und doch mein Glück versäumt. Musiki, Musiki, dran seid ihr schuld. Als ich schritt meinen Pfad, läutete es Avegrad. Kuckuck rief seinen Schrei, und ich geh still vorbei, stumm vorbei, ohne mein Lieb. Ende von Slawisches Motiv.